Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ninjas und Samurai sind Geschichte. Anfang der 90er Jahre standen alle Zeichen auf Terminator. Der zweite Teil von James Camerons Achtungserfolgs hatte alle Rekorde gebrochen. Zum Beispiel bei der Vorbestellung auf dem Heimkinomarkt, nachdem Judgment Day bereits im Kino ein Kassenhit war. Schon nach dem ersten Terminator 1984 und Robocop 87 gab es zahlreiche Trittbrettfahrer und Nutznießer, nachdem die Idee bereits in den 60er und 70er Jahren vorwiegend in Fernsehserien aufgegriffen wurde, wie beispielsweise bei Doctor Who oder der 6 Millionen Dollar Mann. Viele der Fahrwasserprodukte wurden selbst zu kleinen Erfolgen. Albert Payens Cyborg mit Jean-Claude Van Damme, die Nemesis-Reihe ebenfalls von Albert Payen, Universal Soldier von Roland Emmerich, Shadow Chaser mit Frank Zagarino oder American Cyborg Steel Warrior mit Joey Lara. Eine späte gemeinsame Produktion von Menachem Golan und Yoram Globus. Die Liste ist lang und Sam Furstenberg, der auf jeden lukrativen Zug aufsprang, der vorbeifuhr, nahm im zweiten Abteil Platz. Cyborg Cop wurde zu einer Identifikationsfigur. Nicht unbedingt für Furstenberg, aber sicher für David Bradley. Er spielt den DEA-Agenten Jack Ryan in Cyborg Cop und dem zweiten Teil, der auf besonders kreative Weise Cyborg Cop 2 getauft wurde. Dieser Jack Ryan hat nebenbei nichts mit seinem Namensvetter aus den Romanen von Tom Clancy und den dazugehörigen Verfilmungen zu schaffen. Jack Ryan handelt bei einem gefährlichen Einsatz nach bestem Gewissen, aber gegen die Vorschriften. Dies kostet ihn den Job und in der Presse wird er zum schlechtesten Cop des Jahres gewählt. Seinen frühen Ruhestand verbringt er mit seinem Bruder Philip und dessen Ziehsohn, den er alsbald adoptieren möchte. Die Brüder waren aber auch Kollegen und Philip ist immer noch im Staatsdienst. Als Jacks Bruder bei einer Mission auf einer karibischen Insel verschollen geht, schwört er sich, dem auf den Grund zu gehen. Gegen den Willen der amerikanischen und insularen Behörden zettelt er einen Krieg gegen den Gangster Castle an, der schnell als Ursache des Verschwindens des geliebten Familienmitgliedes ausgemacht werden kann. Der Drogenbaron hat ein spezielles Hobby. Er rüstet Menschen zu Cyborgs um und macht sie zu seinen hörigen Kampfmaschinen. Dieses Schicksal ist auch Philip widerfahren, nachdem der Sturm seiner Einheit auf Castles Ranch fehlschlug und er als einziger überlebte. Am Ende muss sich Ryan gegen den umgebauten Cyborg, seinen Bruder, im Kampf stellen. Als Castle wurde ein Schauspieler eingesetzt, der im A- und B-Movie gleichermaßen zu Hause ist. John Rhys Davies. Er war in Jäger des verlorenen Schatzes, James Bond 007, der Hauch des Todes und später auch in Herr der Ringe als Gimli zu sehen. Aber eben auch in Quatermain, Feuerwalze mit Chuck Norris oder als Werwolf in Waxwork von Anthony Hickox. Aluna Shaw gibt den Love Interest, denn kein Film mit David Bradley ohne dilettantische Sexszene. Sie hat eine recht überschaubare Karriere absolviert, war unter anderem in Geballte Ladung mit dem doppelten Van Damme oder neben Ken Wall in The Taking of Beverly Hills zu sehen. Als Philip tritt Todd Jensen in Erscheinung. Gedreht wurde, wie es für New Image Produktionen unter Avi und Danny Lerner sowie Trevor Short üblich war, in Südafrika. Als Kameramann tritt Furstenbergs häufiger Begleiter Yossi Wein in Erscheinung. Man steckte das gesamte Budget in Pyroeffekte und sparte dafür an halbwegs glaubwürdigen Kulissen. Es ist also alles beim Alten geblieben. Einzig neu ist die stilprägende Bauchgurttasche, die David Bradley aufträgt und es in Cybercop 2 auch wieder tun wird. Die Choreografien der Fights sind gewohnt mager ausgefallen. Kinetik und Kraft sucht man dabei vergebens. Die Großraum-Action wiederum stimmt und man lässt alles explodieren, was einen Hohlraum besitzt. Autos, Häuser, Fässer etc. Verfolgungsjagden, Motorrad-Action und Geballer verschleiern das Drehbuch von Greg Lutter, der für einige eher weniger nennenswerte Skripte verantwortlich ist. Ungenannt schrieb auch Glenn A. Bruce mit an Cyborg Cop. Die beiden brachten Sätze hervor, die dem Actiongewitter eine amüsante Note bescherten, ob nun gewollt oder ungewollt. Wenn beispielsweise Jack Ryan seine Geliebte lüstern fragt, ob sie ihre Banane immer so essen würde, obwohl an ihrem Essstil eigentlich nichts Besonderes, Erotisches auszumachen ist, dann wird das auch nur getoppt durch den Dialog zwischen Philipp und einem Teamkollegen beim Betrachten des zu stürmenden Areals von Kessel. Als keine Menschenseele dort zu sehen ist, stellt man fest, komisch, sonst stehen hier immer Wachposten. Es wird ernst analysiert entgegnet, vielleicht haben die heute alle frei. Man einigt sich auf, kann sein, und tritt in einer der offensichtlichsten Fallen der Filmgeschichte. In Gedanken hört man die warnenden Worte von Admiral Ackbar. Alle emotionalen Schnittstellen werden schlussendlich weitestgehend schnell weggewischt. Sei es der zur Maschine deformierte Bruder oder der potenzielle Adoptivsohn, der im Abspann mit Jack und seiner neuen Flamme das Spielfeld verlässt. Was will man aber auch erwarten? Und wer sich für diesen Film interessiert, wird sich an dieser Holprigkeit nicht stören. Cyborg Cop ist nicht mehr und nicht weniger ein ansehnlicher, stellenweise auch blutig brutaler Aufgussfilm, der mit all seinen aufreizenden, mangelhaften Schauwerten die trögen Inhalte übertüncht. Ein echter Fürstenberg, einer seiner besten, der allerdings bereits ein Jahr später getoppt werden sollte. Denn die Rückkehr des Jack Ryan in Cyborg Cop 2 legt das doppelte Tempo vor, in Sachen Action und Heiterkeit.